Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Hamp. Hemp. Hennep. Hanef. Hunnef. Hompf. Fimmel. Femmel. Mastel. Mesch. Maskel. Meschel. Meschele. Geilhemp. Dies sind verschiedene volkstümliche Namen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz für ein und dieselbe Pflanze. Hanf. Das Kraut mit den so typisch fingerförmig gefiederten Blättern war lange Zeit eine wichtige Nutzpflanze. Sie lieferte über Jahrtausende Fasern für Taue, Segeltücher und Kleidung. Hanftextilien sind widerstandsfähig und saugen sich nicht schnell mit Wasser voll. Daher waren die Stoffe ideal für die Herstellung von Segeltüchern. Hanf. Fimmel. Hanf. Maske. Geilhemp. Die Pflanze, die so schnell wächst, dass Unkraut kein Licht bekommt und damit kaum eine Chance hat, stammt ursprünglich aus Zentralasien. Dr. Ehrentraut Bayer vom Botanischen Garten München-Nymphenburg. Hanf ist eine einjährige Pflanze, die sehr groß werden kann. Also sie kann zwischen 1,50 Meter, 4 Meter und angeblich sogar 7 Meter erreichen, wenn der Boden günstig ist. Es ist eine eindrucksvolle Pflanze, die sehr schnell wächst. Also sie erreicht ihre Reife innerhalb von 95 bis 100 Tagen. Und sie gedeiht in sehr vielen Gebieten der Welt. Sie ist sowohl an eher tropisches Klima angepasst, also da gibt es halt unterschiedliche Hanfsorten oder Hanfunterarten, als auch in nördlichen Gefilden kann man sie auch finden. Hanf. Hemp. Hennep. Hanf, der mit dem Hopfen verwandt ist, gehört zur Familie der Cannabaceae. In der Botanik wird darüber gestritten, ob es sich um drei verschiedene Arten, nämlich Cannabis sativa, Cannabis indica und Cannabis ruderalis handelt, oder ob es nur eine einzige Spezies, Cannabis sativa, mit verschiedenen Unterarten gibt. Einige Arten der Pflanze enthalten viel des berauschenden Tetrahydrocannabinol, kurz THC. Andere, wie die Unterart sativa, wurden früher vor allem für die Faserproduktion angebaut. Es war allerdings schon immer sehr aufwendig, an die Hanffasern zu gelangen. Denn die Stängel bestehen aus drei Schichten, die voneinander getrennt werden müssen. Nämlich aus dem äußeren Teil, einem stark verholzten Mittelteil und einer Wachstumszone, einer Bastschicht. Und nur in dieser letzten Schicht sind die Fasern enthalten, weiß der Textilexperte des Deutschen Museums in München, Dr. Winfried Glocker. Vom reifen Stängel werden die Samen abgestreift, dann lässt man die Stängel verrotten. Man tut ihnen Wasser, dann lösen sich die einzelnen Schichten des Hanfstängels voneinander und die Fasern, die man haben möchte, sind freigelegt. Dann wird getrocknet, die Stängel werden in einer Breche gebrochen, dabei werden die holzigen Anteile weggeschlagen und beim Hecheln kann man jetzt die kürzeren Fasern rauskämmen und nur die langen Fasern parallel legen, mit denen man dann zu einem spinnfähigen Faden kommt. Hanf wurde über Jahrhunderte auch benutzt, um Papier herzustellen. So Ehrentraut Bayer vom Botanischen Garten. Also das erste Papier überhaupt wurde aus Hanf hergestellt in China. Also das sogenannte Papyrus, wo der Name Papier herkommt, ist nicht in unserem Sinne ein Papier, sondern das sind ja Stängel, die geglättet und gepresst sind. Also da ist keine Aufbereitung erfolgt. Und das erste Papier, das man gemacht hat, war aus Hanf. Und dieses Wissen von dem Hanfpapier kam nach Europa und da hat man dann zum Beispiel die Gutenberg-Bibel auf Hanfpapier gedruckt. Und man hat alte Lumpen und Hanf vermischt zum Beispiel, um Papier herzustellen. Also das war das Gängige. Und eigentlich hat man erst ab Mitte des 19. Jahrhunderts Papier aus Holz hergestellt. Bis 1883 sollen zwischen 75 und 90% des weltweit produzierten Papiers aus Hanffasern bestanden haben. Zudem wurden Leuchtöle sowie Baustoffe und Dämmmaterial aus der Pflanze hergestellt. Von der Antike bis ins 20. Jahrhundert war Hanf einer der unentbehrlichsten Rohstoffe. Das finde ich ist auch das Faszinierende an dieser Pflanze. Man kann ihn als Faserpflanze nehmen, man kann die Fasern gewinnen, kann daraus Seile, Taue, Gewebe, Textilien machen, die sehr haltbar sind. Man kann dann das, was von den Fasern übrig bleibt, verwenden, um eben Papier draus zu machen. Also das ist reine Zellulose, die da enthalten ist. Das kann man auch in den modernen Zeiten, könnte man das auch gut verwenden. Aber leider ist ja der Hanfanbau sehr zurückgegangen. In den USA zum Beispiel existierte einst ein blühender Hanfanbau. Das sieht man noch in vielen Ortsnamen, die das englische Wort für Hanf, Hemp, enthalten. So gibt es zum Beispiel Hempstead auf Long Island, Hempville in North Carolina oder auch Hempfield in Pennsylvania. Bei einer 1850 in den USA durchgeführten Erhebung wurden 8.327 größere Hanfplantagen gezählt, auf denen Cannabis zur Herstellung von Stoff, Leinwand oder Seilen angebaut wurde. Die Verarbeitung war allerdings sehr aufwendig und funktionierte nur mit viel Handarbeit. Zudem war, so zumindest die Erklärung von Hanfbefürwortern, die vielseitige Pflanze ein unliebsamer Konkurrent für Produkte der aufsteigenden Chemie-, Pharma- und holzverarbeitenden Industrie. Diese Wirtschaftslobby soll Druck auf die amerikanische Regierung ausgeübt haben, um Hanf zu verbieten. In den 1930er Jahren sprach die US-Rauschgiftbehörde im Zusammenhang mit Cannabis dann tatsächlich von einem starken Rauschgift, das für Mord, Wahnsinn und Tod verantwortlich sei. Der Chef der Behörde, Harry J. Anslinger, verteufelte damals Cannabis mit den Worten: Es gibt rund 100.000 Marihuana-Raucher in den USA, von denen die meisten Neger, Latinos, Filipinos und Unterhaltungskünstler sind. Ihre satanische Musik, Jazz und Swing sind Folgen des Konsums von Marihuana. Dieses Marihuana ist für sexuelle Beziehungen von weißen Frauen mit Negern, Entertainern und anderen verantwortlich. Der Anbau der angeblichen Mörderpflanze wurde 1937 verboten. Ein großes Revival feierte Haschisch in der Hippie-Zeit. In den 60er Jahren war es nahezu automatisch Teil des neuen Lebensgefühls, zu dem auch freie Liebe und Rock und ganz generell der Bruch mit den Mittelschichtsnormen gehörten. Aber auch andere halluzinogene Drogen wie LSD wurden konsumiert. Bis heute ist kaum ein anderes Kraut bei Drogenkonsumenten so beliebt. Laut Weltdrogenbericht der Vereinten Nationen sind Cannabis und Marihuana, beide Substanzen werden aus der Hanfpflanze gewonnen, die am meisten gebrauchten verbotenen Substanzen. Schätzungen zufolge konsumierten 2013 weltweit mindestens 181 Millionen Menschen das Suchtmittel. In Deutschland greifen nach Angaben der Drogenbeauftragten der Bundesregierung rund 2 Millionen Menschen regelmäßig zum Joint. Der Suchtexperte Dr. Tobias Rüther arbeitet an der Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Klinikum der Universität München. Der Mediziner erklärt den Unterschied zwischen Marihuana und Cannabis. Also Marihuana, das sind einfach die getrockneten Blätter der Haschpflanze und Cannabis ist eigentlich der Wirkstoff, das Tetrahydrocannabinol. Das ist der Wirkstoff, der die eigentliche Sucht macht, der das eigentliche berauschende Gefühl, aber auch eben die Probleme macht. Marihuana und Haschisch werden aus der weiblichen Cannabispflanze gewonnen. Die psychoaktiven Stoffe, vor allem THC, entspannen, berauschen und wirken schmerzlindernd. Denn Hanf ist nicht nur eine Droge, sondern auch eine altbekannte Heilpflanze. Bereits vor rund 5000 Jahren wurde in Arzneimittelbüchern des chinesischen Kaisers Shen Nung die Wirkung von Hanf als Heilmittel gegen Malaria, Rheuma oder auch Verstopfung gepriesen. Auch im Mittleren und Nahen Osten, in Indien und Afrika, war die medizinische, aber auch die berauschende Wirkung der Pflanze bekannt. In vielen Religionen spielte Hanf eine wichtige Rolle, um eine Verbindung zu Gott bzw. den Göttern herzustellen. Im japanischen Shintoismus, eine ursprüngliche Religion, bei der Naturgottheiten verehrt werden, wurde Cannabis verwendet, um böse Geister abzuwehren. Bei den Sufis im Mittleren Osten galt die Droge als Wegbereiter göttlicher Offenbarungen. Und auch die Rastafari aus Jamaika benutzten Ganja, wie Cannabis auf der Karibikinsel genannt wird, um ihrer Vorstellung vom Göttlichen näher zu kommen. Extrakte aus Hanf waren Überlieferungen zufolge auch eine der Hauptzutaten des antiken Salböls, das die frühen Christen verwendet haben. Und selbst im Alten Testament soll, davon sind zumindest einige Gruppen der koptischen Christen in Ägypten und Äthiopien überzeugt, Hanf erwähnt worden sein. Wenn auch aus anderen Gründen. In Hesekiel 34, Vers 29 heißt es: Und ich will ihnen eine herrliche Pflanzung aufgehen lassen, dass sie nicht mehr Hunger leiden im Lande und ihre Schmach unter den Heiden nicht mehr tragen sollen. Hanfsamen galten wegen ihres hohen Proteingehalts nämlich als nahrhaftes und gesundes Essen. Im Mittelalter wurde Hanf vor allem von armen Bauern in Form von Hanfbrei oder Hanfbutter verzehrt. Die Hanfsamen haben übrigens keine berauschende Wirkung. Sie enthalten nämlich kaum THC. Auch die Benediktinerin und Gelehrte Hildegard von Bingen wusste um die Kraft von Cannabis, erzählt die Botanikerin Ehrentraut Bayer. Im 12. Jahrhundert war eigentlich in allen Apotheken klar, dass Hanf ein Heilmittel ist. Und auch die Hildegard von Bingen hat so um 1150 herum beschrieben, dass der Cannabis die schlechten Säfte reduziert und die starken verstärkt. Und dass er Kopfschmerz lindern kann, aber auch hervorrufen kann. Auch heute setzen Mediziner den Wirkstoff bei bestimmten Krankheiten als Medikament in Tropfen- oder Tablettenform ein. Manchmal dürfen Patienten auch auf Rezept Hanfblüten in der Apotheke kaufen und den Wirkstoff mit einem Verdampfer inhalieren. Der Mediziner Tobias Rüther: Zum Beispiel gibt es einige Patienten, die chronische Schmerzen haben, die einfach auch organische Verletzungen haben oder Wirbelsäulenschädigungen, die einfach starke Schmerzen haben, wo wir mit denen normalen Schmerzmittel trotzdem nicht hinkommen. Zum Beispiel Opium können wir geben und andere Schmerzmittel, die Entzündungen hemmen. Und trotzdem gibt es einige Schmerzformen, wo wir mit diesen Medikationen nicht hinkommen und so ein bisschen diese Entrücktheit brauchen für diese armen Patienten, die sonst furchtbar leiden würden. Und da kann es im Einzelfall sinnvoll sein, Cannabis anzuwenden. Teilweise wird auch Krebspatienten, unter anderem als begleitende Schmerztherapie, die Substanz verabreicht. Nach Angaben des US-Gesundheitsministeriums kann Gras vermutlich aber noch mehr. Der Konsum soll sich insgesamt positiv auf den Zustand von Krebspatienten auswirken. Unter Laborbedingungen habe sich zudem herausgestellt, dass Cannabis Krebszellen abtötet. Allerdings seien noch weitere Studien notwendig. Auch wirkt es appetitanregend. Dies kann von Chemotherapien geschwächten Patienten helfen, wieder etwas zu Kräften zu kommen. In Israel wird Cannabis teilweise auch in Altenheimen verabreicht, gegen Arthritis, Parkinson oder Multiple Sklerose. Auch Palliativmediziner geben Todkranken die ansonsten verbotene Substanz, sagt der Mediziner Tobias Rüther. Patienten, die im Sterbeprozess sind, wo wir in der Medizin ja auch unsere Denkweise umgestellt haben und wenn wir wirklich wissen, es geht jetzt nicht mehr darum, das Leiden zu beenden oder den Patienten gesund zu machen, sondern das Leiden so weit zu lindern, dass er noch die letzten Tage oder Wochen, die er hat, gut verbringen kann, auch da ist Cannabis eine sehr gute Alternative. Und da ist es für jeden Arzt, ohne einen Fuß im Gefängnis zu haben, einfach zu verschreiben. Wenn schwerkranke Patienten mit Cannabis behandelt werden, besteht laut Tobias Rüther übrigens kaum eine Gefahr der Abhängigkeit. Ich erkläre es mal mit dem Opium. Also Opium ist ja ein sehr süchtig machendes Medikament. Wenn Sie es aber bei Patienten nehmen, die starke Schmerzen haben nach Operationen, dann können Sie hohe Dosen geben, bis die Schmerzen weg sind. Sobald die Schmerzen weg sind, haben die Patienten auch kein Verlangen mehr nach dem Opium, weil es als Schmerztherapie war. Und das ist auch so bei diesem Cannabis. Anders ist die Situation bei Drogenkonsumenten. 2014 gaben nach Angaben der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 17,6% der 18- bis 25-Jährigen an, bereits mindestens einmal Cannabis konsumiert zu haben. Während viele Konsumenten die Substanz mit dem Hippie-Image verharmlosen, verteufeln Gegner sie. Viele Politiker sehen Cannabis häufig als klassische Einstiegsdroge. Dies ist unter Experten allerdings umstritten. Ich finde, das ist immer eine sehr einfache Sache, wenn man sagt, weiche Drogen, also wie Cannabis oder Alkohol, sind Einstiegsdrogen für andere Drogen. Das ist sicher ein bisschen komplizierter. Wir wissen, dass Cannabis keine ungefährliche Droge ist, überhaupt nicht. Sondern es ist vor allen Dingen im reifenden Gehirn richtig schlimm. Besonders für Jugendliche sind Drogen wie Cannabis, aber auch legale Suchtmittel wie Tabak und Alkohol sehr schädlich. Das liegt daran, so Tobias Rüther, dass das reifende Gehirn sehr sensibel auf Medikamente reagiert. Sie müssen wissen, dass das Gehirn ja chemisch funktioniert mit den sogenannten Neurotransmittern, also Botenstoffe. Die einzelnen Zellen, die tauschen Informationen über Botenstoffe aus. Und das heißt, da ist ganz viel Chemie im Gehirn. Und wenn Sie da in diesem reifenden Gehirn, wo die ganzen Synapsen, die ganzen Verbindungen sich gerade knüpfen, und die knüpfen sich so, dass sie ein Leben lang bleiben, wenn Sie da jetzt diese Entwicklung stören, weil wenn Sie da psychoaktive Substanzen hineintun, die ihrerseits wieder Neurotransmitter sind und irgendwo andocken, wo sie gar nicht hingehören oder wo sie gar nicht geplant sind, dann können Sie einfach Schäden machen, dass da Menschen erwachsen werden, deren Gehirn nicht richtig verknüpft ist. Zwar ist laut Medizinern bei Cannabis die Gefahr einer körperlichen Abhängigkeit nicht besonders groß, dafür aber die einer psychischen. Menschen, die regelmäßig und viel Cannabis konsumieren, werden häufig antriebs- und lustlos, berichtet der Suchtexperte Tobias Rüther. Der Fachbegriff dafür lautet amotivationales Syndrom. Ich komme gerade von der Visite von so einem Patienten. Null Bock auf gar nichts. Oder wir sagen, also wenn ich das wissenschaftlich formulieren darf, die fehlenden prospektiven, positiven Emotionen. Das heißt, etwas Unangenehmes, etwas Schweres zu machen, um etwas Schönes zu erreichen. Ganz einfach aufzustehen, um zum Beispiel in die Schule zu gehen, weil man dann vielleicht mal einen Abschluss hat, weil man dann einen Beruf hat. Die Hochkonsumenten von Cannabis, und das ist ganz, ganz häufig, werden lethargisch, kommen in die sogenannte Null-Bock-auf-gar-nichts-Phase. Ich würde gerne eine Ausbildung machen, ich würde mich gerne um meine finanziellen Angelegenheiten kümmern, aber dazu müsste ich ja mich aufraffen, und das kann ich nicht, also konsumiere ich lieber. Und das ist ein sehr gefährlicher Teufelskreis, und wenn Sie das in der Jugend machen, das kann Ihr Leben Sie begleiten, und das kann, ja, ich will sogar sagen, Familien zerstören. Hanf als Droge wird unter anderem in Marokko, Afghanistan und im Libanon angebaut und dann, trotz harter Strafen, weltweit geschmuggelt. In Ländern wie Frankreich, aber auch in asiatischen Ländern wie Thailand, ist Cannabis verboten. Andere Regierungen haben eine liberalere Einstellung. In Portugal zum Beispiel ist zwar der Handel, Besitz und Missbrauch von Drogen verboten, doch wird bei kleinen Mengen Cannabis von einer Strafverfolgung abgesehen. In den Niederlanden dürfen über 18-Jährige bis zu 5 Gramm in sogenannten Coffeeshops kaufen. Und auch im US-Bundesstaat Colorado ist der Verkauf an Bürger über 21 Jahren gestattet. Wie in Teeläden liegen dort verschiedene Sorten in großen Gläsern zum Verkauf. Das Angebot liest sich wie eine exquisite Weinkarte. So sei die Sorte Afghani erdig, würzig und leicht süßlich. Die Sorte Blue Cream süßlich, beerig mit einem Hauch von Erde und Blumen. In Deutschland sind Marihuana und Cannabis nach wie vor verboten. In § 29 des Betäubungsmittelgesetzes heißt es: Mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer Betäubungsmittel unerlaubt anbaut, herstellt, mit ihnen Handel treibt, sie ohne Handel zu treiben einführt, ausführt, veräußert, abgibt, sonst in den Verkehr bringt, erwirbt oder sich in sonstiger Weise verschafft. Eine geringe Menge wird jedoch von vielen Juristen toleriert. Was man aber darunter genau versteht, unterscheidet sich von Bundesland zu Bundesland. Es kommt fallweise auch auf die Toleranz der Staatsanwaltschaft an. Der Konsum an sich ist dagegen nicht verboten. Es werden immer wieder hitzige Debatten darüber geführt, ob man die weiche Droge nicht freigeben sollte. Klar ist, nicht alle Kiffer sind abhängig. Es gibt, wie bei Alkohol oder Tabak auch, Genusskonsumenten, die nur ab und zu einen Joint rauchen, sagt der Mediziner Tobias Rüther. Tatsache ist, dass es viele Menschen gibt, die Cannabis konsumieren, ohne krank zu sein, und die das auch nur hin und wieder und am Wochenende als Genussmittel tun. Tatsache ist auch, dass in jeder Gesellschaft, und das ist seit der Antike so, seit den Ägyptern so, Rauschmittel da waren und auch benutzt wurden. Wir müssen als Mediziner und als Gesetzgeber halt gucken, dass wir das so regeln, dass nicht sehr viele Menschen krank werden. Hanf. Hennep. Femmel. Mesche. Mastel. Seit Jahrzehnten sind Marihuana und Haschisch in vielen Ländern verboten. Langsam aber setzt ein Umdenken ein. In Ländern, in denen der Verkauf von Cannabis unter Auflagen legalisiert worden ist, sind die Produktion und der Handel inzwischen ein großes Geschäft. Auch für die Regierungen, die auf Gras Steuern kassieren. Auch könnte in Zeiten knapper Rohstoffe die schnell wachsende und vielseitig verwendbare Pflanze wieder interessant werden. So könnte das robuste Kraut als Nahrungsmittel angebaut werden oder auch als Biomasseproduzent. Doch Behörden in Deutschland befürchten, dass Kiffer in Hanffeldern THC-reiche Pflanzen zwischen THC-arme Unterarten sehen könnten, um illegal Marihuana oder Haschisch zu produzieren. Sogar der Botanische Garten in München, der Pflanzen aus aller Welt zeigt, bräuchte eine Genehmigung der Bundesopiumstelle in Berlin, um selbst den harmlosen Faserhanf pflanzen zu dürfen, erzählt die Botanikerin Ehrentraut Bayer. Wir würden schon ganz gerne die Hanfpflanze zeigen, weil das eine kulturell sehr wichtige Pflanze ist und weil es einfach eine sehr wichtige Faserpflanze ist. Aber wir befürchten natürlich auch ein bisschen, und deswegen haben wir es bis jetzt nicht beantragt, dass dann halt irgendjemand auf die Idee kommt, sie zu ernten. Wir können sie ja nicht einmauern. Und so steht in der Diskussion Hanf als Droge weiterhin im Mittelpunkt. Dabei ist die jahrtausendealte Kulturpflanze so viel mehr. Sie kann Medizin, Grundnahrungsmittel, Baustoff, Faser und Öllieferant sein. Beeindruckend, auch ganz ohne berauschenden Effekt. Sie hörten Hanf, Nutzpflanze mit Hippie-Image, von Claudia Steiner. Es sprachen Katja Bürkle und Christian Schuler. Ton und Technik Christine Frei, Regie Susi Weichselbaumer. Eine Sendung von Radio Wissen.